Horst Wackerbarth ist gebürtiger Nordhesse, studierte in Kassel Kunst und Fotografie und lebt seit Jahren in Düsseldorf, nahezu ständig begleitet von seinem roten Sofa. Denn mit diesem Markenzeichen, das er bis in den letzten Winkel schleppen lässt, um es in den Mittelpunkt seiner künstlerischen Fotos an immer neuen Orten zu stellen, ist er bekannt geworden. Zuletzt mit einer großen Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf, das Wackerbarths Bilder anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Landes Nordrhein-Westfalen präsentierte und Menschen aus dem Land in ihrer jeweiligen Umgebung natürlich auf oder neben dem roten Sofa darstellt. Ob unter Tage, in einer Tropfsteinhöhle, am Hochofen, im Schnee, im tiefen Wald, Wackerbarths rotes Sofa als Gestaltungselement in allen Teilen des Landes. Und ist das jetzige rote Sofa immer noch das erste? Oh nein, sagt der Künstler, es ist das vierte. Die Vorgänger gingen zu Bruch, über Bord oder verbrannten. Also ich bin in Fritzlar, Hessen, 1950 geboren. Das war zu der Zeit Zonenrandgebiet, da war echt der Hund verfroren. Und es war eine ganz konservative Stadt, wenn dort ein protestantisches Mädchen mit einem katholischen Mann unterwegs war, dann hat man die Mischehe befürchtet. Das waren düstere Zeiten. Meine Lehrer waren alle im Krieg, hatten oft nur einen Arm oder ein Bein. Also es war eine totale Konfrontation auch mit der Nazi-Vergangenheit, meine Kindheit. Und das hat auch meinen Begriff zur Heimat total geprägt. Ich habe um dieses Thema jahrzehntelang einen unheimlichen Bogen gemacht, weil das war für mich mit Nazi-Ideologie besetzt. Und erst jetzt kann ich mit dem Thema Heimat vorurteilsfrei umgehen. Ich bin dann in Kassel aufs Gymnasium gegangen, habe dann Kunst studiert. Das Ganze war natürlich in der 68er Zeit und in der Hippie-Zeit. Ich war Hippie und war ein 68er, der mit der Vergangenheit, dem Elternhaus, unbedingt brechen wollte. Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Fotografie hat mir am meisten gefallen, Fotografie und Film. Und ich wollte eigentlich immer Künstler werden, weil dem Künstler wird viel verziehen in der Gesellschaft. Aber der wahre Grund ist eigentlich, wenn man freier Künstler ist und das sein ganzes Leben macht, dann übt man selbst wenig Macht aus, aber man räumt auch anderen sehr wenig Macht über sich ein. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Position, die man in dieser Gesellschaft haben kann. Insofern ist die Fotografie mehr für mich ein Mittel zum Zweck, mich und meine Gesinnung auszudrücken. Ich bin auf das rote Sofa Ende der 70er Jahre nach meinem Studium gestoßen mit meinem damaligen Assistenten und Freund Kevin Clark. Bin ich für einige Monate in die USA gefahren und ich hatte mir schon geschworen, wenn du dahin fährst, dann kommst du mit irgendeiner Arbeit zurück. Und ich wusste nicht was. Und wir kamen dann unter in Soho, das heißt, es ist ja dieser Stadtteil auf Manhattan, South of Houston Street, zwischen Midtown und Downtown. Alphabet City ist gleich da in der Nähe, das heißt, es war dreckig, es gab viele Ratten und Obdachlose. In dem Stadtteil wohnten Künstler. Die Klassifikation. Mein Herz schlägt regelmäßig. Es gibt keine Luftströmung. Ausgehend von den Löbschen Tropismen müssen wir Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Odile. Bring mir bitte mein Antazid um. Mandelmilch. Wir sind nicht gesund. Flüchtigkeitsfehler und Täuschungen. So wenig es wahre Krankheit oder wahre Gesundheit gibt. Diese Schrumpfung erzeugt durch Hitze, erzeugt Trockenheit. Diese eine Überschrumpfung, die kompensatorische Wirksamkeit des Geistes, herab, herab, herabgesetzt. Lindberg, bitte kommen. An dieser Stelle fällt das L auf den Rücken Nummer 12 in der alten Nomenklatur Mü. Phase 1 ist das sogenannte intakte Gesundheitssystem. Das G-Systeme. Ein Katalog der Regelmäßigkeit und Nicht-Abweichungen und A und B. B und A. Oh, bitte, Odile. Onkel. Am Zeichen änderte sich nichts. B Bist du wach? Hallo. Hey. Mein Kopf. Mein armer Kopf. Sie streiten sich. Ich lass dich schlafen. Niemand streitet. Der Onkel schlummert. Wenn ihr alle Pflanzen seid, wird alles wieder gut. Ruhe. Ruhe. Ruhe. Ich muss vom Verbum proprium dick sprechen. Oder ist das noch wichtig? Ich schlafe. Wir schlafen. Bitte. Ein Bankrott. Jederzeit meinetwegen. Ein Konkurs, bitteschön. Eine Zyste irgendwo oder ein schätzenswerter Schaden. Verbergen wir denn Verbrennungen? Wendet einer den Blick ab vor verletzter Körperintegrität? Gibt's keine offenen Wunden, Stellen, die man zeigen kann? Ein langes Hinschlagen oder einen Schlagfluss? Sichtbares, das in die Tiefe führt. Offenbar Werdendes aus dem sogenannten Inneren. Er sieht aus, ja, wie ein Schmerzensmann. Ich meine, wie ein Mensch mit Schmerzen. Und immerzu macht er einen schiefen Kopf. Ja, eigentlich immer. Immer fort. Andere Menschen werden überfahren. Oder sie fahren mit Fahrrädern gegen Mauern. Sie stürzen besoffen in Baugruben. Aber das sind gewissermaßen greifbare, anerkennenswerte, ernsthafte Resultate des Schicksals. Oder aber doch nicht dergleichen wie... Er sieht so geduldet aus. Nein, duldsam. Na, na. Sprechen Sie? Wie? Was? Ich habe Angst. Nein, bitte. Welcher Modus dieser Ekstase? Nicht schon wieder. Kennzeichnet die spezifische Zeitlichkeit der Furcht? Fragezeichen Marum. Was sagen Sie? Was sagt er? Sagen Sie etwas? Wenn Sie sich vor bestimmten Geräuschen fürchteten, dann wäre alles gut. Du musst die Beine bewegen. Los doch! Auf und nieder, auf und nieder. Eins und zwei und eins und zwei. Dritte Phase. Die Entdeckung der Krankheit ist unsystematisch und beruht auf wahllosen Selbstbeobachtungen. Endet alles im Kopf, degerieren die Elemente sich selbst. Die dritte Phase ist damit abgeschlossen. Abgeschlossen. Ab. Ich breche dir jetzt nach einer Flasche Cognac einen kleinen Finger. Und wir gehen zum Arzt. Der Schmerz wird dich heilen. Schaukeln in ihrer Blase. An ihren Ohren gluckert eine Flüssigkeit. Ihre Lüngchen pumpen. Die Luft wird dünner. Hallo? Singen Sie wieder. Nichts, absolut nichts. Es ist tödlich still. Kein Wort mehr. Weit unten, hinten. Ähnlich einem Minimum visibile ist eine kleine, etwas eingeschüchterte. Wisst ihr, dieser entsetzliche Grad an Aufmerksamkeit. Das ist es. Das ist so. Armer, armer, du armer. Schütte ihn mit Cognac voll. Tu ihm nichts. Er tut dir... Es sind folgende Beschwerden, lieber verehrter Doktor. Ich habe ein kleines System ersonnen, um alle Symptome einerseits einheitlich zu erfassen und andererseits an der... Mein Gott, bei allen Jungfrauen, er wird wieder normal. Er kann schon die wieder... Die lateinischen Buchstaben Alpha bis Omega bezeichnen jeweils im Verhältnis zum Gewicht des Einzelzeichens, so zum Beispiel Bazillophobie bis Uringeruch, Teezeit. Ich bin kerngesund, ich... Du bist kerngesund! Weiter! Sie hörten das Meyerson-Syndrom. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Es sprachen Regine Lamster, Matthias Ponier, Josef Dahmen, Gerd Hauke, Herbert Mensching, Horst Michael Neuze, Peter Striebeck und Gisela Trove. Ton Karl Otto Bremer, Schnitt Rosemarie Zurhorst, Regieassistenz Michaela Lange, Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk. Vor 100 Jahren, in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1906, starb der französische Maler Paul Cézanne, einer der sogenannten Väter der Moderne. Nach Cézanne kann der Maler nur zum Wesentlichen kommen, also in die Tiefe gehen, wenn er sein Sehen an der sich ständig verändernden Natur schult. Eine Unmittelbarkeit der Ansicht kann nur über die Farben gelingen. Wie Cézanne die Natur einfängt, dazu unsere Hörspiel-Ursendung »Das Motiv«, in Szene gesetzt und moderiert von Klaus Schöning. Das Motiv. Gespräch mit Paul Cézanne von Joachim Gasquet. Aus dem Französischen von Jürg Bischoff. Hörspielbearbeitung Klaus Schöning. Die Literatur über Leben und Werk des Malers Paul Cézanne, von dem Picasso sagte, Cézanne ist der Vater von uns allen, ist umfangreich. Als authentische schriftliche Zeugnisse von ihm selbst sind über 230 Briefe erhalten geblieben. Die ersten sind zumeist an Jugendfreunde, vor allem an Dichter wie Émile Zola oder an Maler wie Camille Pissarro gerichtet. Später sind es vor allem die zahlreichen liebevollen Briefe an seinen Sohn Paul oder an diejenigen, die ihn zunehmend in den letzten Jahren seines Lebens in seiner Heimatstadt Aix-en-Provence besuchten, darunter Maler, Schriftsteller, Kunsttheoretiker und Kunsthändler. Oft beziehen sich die Briefe Cézannes auf ganz alltägliche Dinge. Häufig jedoch finden sich darin auch längere Passagen, in denen er seinem Bedürfnis folgt, über seine Kunst, sein Verhältnis zur Natur und seine Kunstvorstellungen Auskunft zu geben. Einige der Besucher haben die Gespräche, die Cézanne mit ihnen geführt hat, später aus der Erinnerung heraus aufgeschrieben und veröffentlicht. Diese Gespräche zusammen mit Cézannes authentischen Briefen bilden ein Zitatenreservoir.